Und jetzt, um 10 Uhr vormittags, stehen die gewaltigen Marschflocks des Reichsarbeitsdienstes auf der Zeppelinwiese rund um das riesige Mahnmal mit dem übermannshohen Symbol des Arbeitsdienstes Spaten und Ähre angetreten. Kommandos hallen über das Feld. Reichsarbeitsführer Hirl wird dem Führer melden. Reichsarbeitsdienst! Gehen! Fallen! Warten! Der Führer verlässt seinen Standort und begibt sich über die Marschstraße hinauf zur Tribüne. Des Feldes rücken bereits die Fahnen des Arbeitsdienstes heran zum Einmarsch auf den Pfingstplatz um das Mahnmal. Einmal setzt mit diesem Kommando, das über die Zeppelinwiese hallt, Leben in den